vamos a cantar con alegría y amor, juntos a jugar. En el cielo brilla el sol y en la tierra brilla el mar. Alaga es la palabra que nos hace soñar. Das Meer ist blau und klar. Alaka ist das Wort, das uns bringt zum Traumland. Das Leben ist schön. Alaka, ohne Corazones. Alaka, bringt uns zusammen. Immer mehr und mehr.